Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Jetzt starten wir mit der Reihe über Kommunikation, die ursprünglich mal 5 Folgen beinhalten sollte. Aber die letzte Folge, die 5. über Streitkultur, haben wir dann nicht gemacht, weil wir uns in der Zeit schon selbst heftig immer wieder gestritten haben. Und ich glaube auch nach Abschluss dieser Folge, nach Abschluss der 4 Folgen über Kommunikation, sind wir dann nach Schweden gefahren. Und danach kommen wird's schon etwas anders. Aber diese Folge geht erstmal über wann sage ich was. Und vor allem darüber, wann man zum Beispiel von einem Date erzählt. Ich bin gespannt. Lass uns mal reinhören. In der heutigen Folge wollen wir endlich das Thema Kommunikation behandeln, vor dem wir uns irgendwie ein paar Wochen lang gedrückt haben, beziehungsweise es aufgeschoben haben, weil es irgendwie viel Vorbereitungsarbeit kostete. Und es gab ja auch Gründe. Hier muss ich gleich mal einhaken, denn ich glaube, die wenigsten Dinge passieren wirklich zufällig. Und wenn man auf was entweder keine Lust hat oder nicht denkt, dass man kompetent genug dafür ist, dann schiebt man das Ganze vielleicht auch ein bisschen vor sich her. Das könnte hier auch der Fall gewesen sein. Sondern es wäre dann quasi dein Verständnis davon, so okay, ich will nicht irgendwie jeden Tag von 5 neuen Leuten hören. Jetzt nicht, weil es irgendwie eine Bedrohung wäre, weil das gibt es ja auch, dass andere Leute das dann vor allem als Bedrohung sehen, sondern weil es mich einfach nicht wirklich interessiert. Ich glaube, von Jeannie selbst kam, ich bin mir nicht sicher, ob in der Folge oder im Nachhinein erst, der, wie ich finde, immer noch sehr kluge und treffende Satz: mich interessiert alles, was dich bewegt. Und das fand ich schon echt gut. Ich finde, das ist ein Mantra, das man auf echt vieles anwenden kann. Ich bin gespannt, ob wir darauf noch zurückkommen, denn daran denke ich tatsächlich häufiger. Und auf der anderen Seite, der oder diejenige, der oder die erzählt, auch die Unsicherheit abzulegen, okay, vielleicht kommt da ein Vorwurf und meine Partnerin oder mein Partner ist da jetzt verletzt, weil das ist auch nicht meine Verantwortung in dem Fall. Und da sind sie wieder, die Absolutismen. Natürlich kann man da so einfach rangehen, zu sagen, ja, was dich verletzt, verletzt dich halt. Das ist nicht meine Verantwortung, zu schauen, wann ich das erzähle. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Niemand würde es okay finden, wenn gerade von meiner Partnerin beide Eltern gestorben sind. Und ich sage, ah, übrigens, ich habe gerade ein Date, so, das ist glaube ich nicht okay einfach. Also diese Absolutismen, die gelten einfach eigentlich im Normalfall nicht. Also ich würde mich wirklich betrogen fühlen, weil also das ist für mich einfach ein unauthentisches, unehrliches Verhalten, mir Dinge zu verheimlichen. Und das ist es, wenn man das über 5 Tage aufspart, in meinen Augen, weil es gibt ja keinen Grund, es mir nicht zu erzählen. Ich glaube, das illustriert ganz gut den fundamentalen Unterschied, der zwischen Jeannie und mir besteht in der Situation. Also in der hypothetischen Situation, die wir hier beschreiben, geht es darum, dass ich am Samstag ein Date hatte und Jeannie erst 5 Tage, also ein Date, von dem Jeannie weiß. Und ich Jeannie erst 5 Tage später erzähle, dass ich mit der Person, mit der ich ein Date hatte, rumgemacht habe. So, jetzt ist das natürlich nicht so richtig realistisch, weil wenn mein Partner oder meine Partnerin von einem Date nach Hause kommt, würde ich direkt fragen, und wie war's? Und ist was gelaufen? Und keine Ahnung, ich wäre da super neugierig und ich glaube Jeannie auch. Aber ich habe vorher schon gesagt, dass ich erstmal an mir und an ihr und an unserer Kommunikation zweifeln würde, wenn so eine Situation auftreten würde. Und Jeannie sagt hingegen, es gibt ja keinen Grund, mir das zu verheimlichen. Vielleicht gibt's einen Grund. Also das ist ja gerade das, wovon ich gesprochen habe vorher. Vielleicht gibt es ja einen Grund, den sie vielleicht nicht sieht. Also Jeannie geht sehr von einem eigenen Standpunkt aus und ich versuche immer beide zu sehen. Ich bin dabei jetzt auch nicht immer der Held, aber Jeannie ist mehr, ich würde sagen, egozentriert. Nicht in einer negativen Art und Weise, also manchmal hat sich das natürlich negativ geäußert, aber grundsätzlich sind unsere Standpunkte da schon sehr verschieden. Oder hast du da schon irgendjemanden kennengelernt und ich weiß von ihr oder ihm überhaupt nichts, weil du es mir noch nicht erzählt hast. Und das wird es für mich zu einer ganz ungesunden Basis machen. Aber ist das dann eigentlich auch sowas wie eine Forderung für dich, Dinge zu wissen und Dinge zu erfahren? Nee, aber es ist für mich, das ist keine Forderung, das ist eine Grundlage für mich. Ich kann mich daran erinnern, an diese Situation, in der wir diese Folge aufgenommen haben. Und ich weiß, dass ich ihr da widersprechen wollte, aber mich nicht getraut habe. Denn auch wenn der Begriff Forderung negativ belegt ist, so ist es natürlich eine Forderung, wenn ich sage, ich möchte das und das wissen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist selbstverständlich eine Frage. Also was soll denn das sonst sein? Und es ist aber okay. Es gibt Forderungen, die sind okay. Zum Beispiel in monogamen Beziehungen gibt es die Forderung, dass mein Partner nicht mit anderen Menschen ins Bett geht. Ich habe in jeder meiner Beziehungen die Forderung, dass ich gesehen werde. Das sind Forderungen, die sind völlig in Ordnung. Die sind Grundlage jeder Beziehung. Aber ich glaube, Jeannie hört das nicht gerne, weil der Begriff so negativ konnotiert ist vielleicht. Und ich habe mich nicht getraut, da zu widersprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also, das hat nichts mit Forderungen zu tun. Ja. Das ist eine Grundlage für mich, dass man sich Dinge erzählt. Ganz schön ironisch eigentlich, dass wir eine Folge über Kommunikation machen und Jeannie dabei sagt, sie möchte, dass ich ihr alles erzähle, aber auf der anderen Seite ich mich nicht traue, ihr zu widersprechen. Das ist quasi wie die Vorbestimmtheit von so schwieriger Kommunikation. Mhm. Also das heißt ja, dass ich Dinge nicht erzählen darf, die ich gerne erzählen würde vielleicht. Und dass ich auf manche Fragen einfach nicht ehrlich antworten kann. Das heißt ja schon, dass ich unauthentisch sein muss in bestimmten Situationen. Also hier geht es jetzt um Don't Ask, Don't Tell Beziehungen, in denen man sich Dinge, die passieren, einfach nicht erzählt. Und ich sage vorher, dass ich 2 oder 3 Beziehungen kenne, bei denen das nicht funktioniert hat. Und ich frage mich gerade, welche das sind. Denn bisher hat das, glaube ich, immer so, es gab immer mal Reibereien, aber die gibt es ja in jeder Beziehung. Aber ich treffe hier 2 Annahmen, die nicht so ganz unbedingt zutreffen jedes Mal. Das erste, ich kann nicht das erzählen, was ich vielleicht erzählen will. Vielleicht ist das gerade einer der treibenden Kräfte für dieses Modell, dass ich vielleicht das nicht erzählen möchte und das nicht mit meinem Partner oder meiner Partnerin teilen möchte. Nicht nur, dass ich es nicht wissen will, sondern auch, dass ich es nicht teilen möchte. Und es ist völlig in Ordnung. Wäre zwar nichts für mich, aber kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das gerne so handhaben. Sonst gäbe es diese Beziehungsform ja nicht. Und das Zweite ist, dass ich immer lügen muss, wenn ich gefragt werde und deswegen unauthentisch bin. Das stimmt auch nicht. Denn erstens mal macht man normalerweise dann aus, dass man nicht fragt. Oder wenn man aus Versehen mal gefragt wird, dass man so eine Standardantwort hat. Ich kenne da sowas wie Tennis spielen als Standardantwort von wo warst du gestern? Dann ist klar, okay, hier beginnt dünnes Eis. Also wenn du nicht zu viel wissen willst, dann frag besser nicht mehr nach. Oder ich kann auch einfach sagen so, möchte ich nicht drüber reden. Das ist eh etwas, was wir uns alle viel mehr angewöhnen sollten, zu sagen, möchte ich eigentlich nicht drüber reden. Also ist dann so, muss mit klarkommen. Denn dadurch bin ich nicht unauthentisch. Wenn ich wirklich nicht drüber reden will, dann kann ich das sagen, ohne zu lügen. Genau, ganz davon ab, dass ich auch einfach das Gefühl hätte, also wenn ich Beziehungen führe, möchte ich mein Leben mit den Menschen teilen und ich wünsche mir auch, dass sie ihres mit mir teilen. Und ich hätte einfach das Gefühl, dass ein großer Teil davon dann wegfallen würde. Auch das ist so ein bisschen symptomatisch für uns oder wie Jeannie und ich damals beide waren und wie ich mich mittlerweile verändert habe. Denn ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass Menschen in einer Beziehung vielleicht nicht alles teilen wollen oder nur spezifische Dinge teilen wollen oder vielleicht nicht jeden Moment miteinander verbringen wollen. Also kurz gesagt, alles, was nicht meiner Wahrnehmung entsprach, gab es nicht. Und das ist einfach Quatsch. Also natürlich gibt es mannigfaltige Wege, eine Beziehung zu führen. Und wenn eine Beziehung für mich heißt, dass ich mich nur 2-mal im Jahr sehe und mir niemals etwas über meine Familie erzähle oder meinem Partner und es verschiedene Tabuthemen gibt, die ich einfach nicht bespreche, dann ist das eben die Beziehung, die ich führe. Das wird vielleicht nicht so viele solche Beziehungen geben, aber ich habe keinerlei Recht, dieser Beziehung ihre Legitimität abzusprechen. Und ich glaube, in der Hinsicht bin ich ein bisschen anders geworden, dadurch, dass ich das sehe, dass es sowas gibt und dass es durchaus berechtigte Interessen gibt oder Berechtigungen allgemein für verschiedenste Beziehungskonzepte, zum Beispiel Don't Ask, Don't Tell. Ja. Zum Rest, wir haben ja schon mal eine Folge über Bezeichnung gemacht, da findet ihr Don't Ask, Don't Tell unter Bullshit, weil es ist einfach Schwachsinn. Ja. Genau. Wie schön, dass dieser Satz meine These von vor einigen Sekunden so herrlich bestätigt. Und dann gibt es aber so Situationen, wie du ja auch letztens hattest, dass es irgendwie länger gedauert hat und ihr dann noch essen gegangen seid und dann ändern sich einfach Dinge. Ja. Au weh, ich habe erst diese Woche wieder an genau diese Situation gedacht, denn es hat dann länger gedauert und ich war eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so später zu Hause, habe auch Bescheid gesagt und Jeannie war sehr, sehr sauer. Das hat nicht eine ganz große Krise, aber das war auf jeden Fall so ein ganz schöner Dämpfer für unsere Beziehung. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob wir jetzt auf diese spezifische Situation nochmal eingehen. Gar nicht. Ich stehe immer noch total auf Verlässlichkeit, aber ich richte mich nicht mehr so sehr auf andere aus. Also meine freie Zeit kann ich auch mit mir selber verbringen. Mhm. Und ich mache mir nicht mehr 1000 Gedanken, so was macht ihr jetzt in dieser Stunde noch oder so. Ich finde es krass, wie ich so dreist lügen kann im Podcast. Das war genau das Gegenteil von dem, was ich wirklich empfunden habe zu der Zeit. Und danach wollten wir aber was machen, über was sprechen oder so. Dann würde ich schon mal, so habe ich es ja auch gemacht, letzte Woche oder vorletzte Woche, ich gesagt, hey, wir gehen danach noch essen. Ich weiß noch nicht, es kann sein, dass es später wird. Und dann halt einfach mal so ein kurzes Update. Ich glaube, da gibt es nicht zu wenig Kommunikation. Da kann man einfach immer mal wieder, ich glaube, ich habe dir 3-4 Sprachnachrichten geschickt, so immer so, ja, so und so lang kann es noch dauern. Keine Ahnung. Da ist es, glaube ich, wichtig, so ein bisschen, also mir wäre es ja wichtig, so ein bisschen teilzuhaben an diesem Prozess. Absolut. Also jetzt sprechen wir tatsächlich noch über genau diese Situation und ich glaube, ich habe das schon so gemacht, aber Jeannie und ich hatten halt eigentlich danach noch was vor, das heißt, die Situation war auch von mir nicht ganz toll gelöst und dazu kam, dass ich die Situation aus der anderen Perspektive auch schon mal kannte in meiner vorherigen Beziehung, dass ich nämlich immer wieder vertröstet wurde, so ja, ich komme zum Mittagessen, ja, ich komme nachmittags, ja, ich komme abends dann, ja, ich komme, bevor du ins Bett gehst, so ungefähr und das hat mich auch sehr belastet, also es war allgemein einfach keine schöne Situation zwischen Jeannie und mir und ich war daran auch auf jeden Fall beteiligt. Weil man wirklich einfach, die Zeit geht einfach so schnell rum und man guckt gerade nicht auf die Uhr. Ich glaube, das ist was anderes, als zwischendurch auf die Uhr zu gucken und zu denken, ach, keine Ahnung, so wichtig ist das später doch nicht oder so. Ja. Das ist ein unterschiedliches Mindset und ich glaube, darum geht es mir dann auch dabei. Ne? Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht auf die Uhr geguckt habe, sondern auf die Uhr geguckt habe und dachte so, ach naja, so wichtig ist das danach doch nicht, was du mit Jeannie besprechen wolltest oder was wir auch machen wollten. Weil ich glaube, unsere Kommunikation damals schon echt im Argen lag. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir danach über was sprechen wollten, über vielleicht irgendwie ein schwieriges Thema und dass ich da einfach keinen Bock drauf hatte, aber ich konnte es nicht artikulieren. Also ich wollte einfach nicht da weg, weil ich nicht zu Jeannie hin wollte. Und das ist natürlich super doof von mir und das ist auch super verletzend für Jeannie gewesen. Also das kann ich in dem Fall schon verstehen. Das ist total wichtig, darüber mal zu sprechen, über das Mindset. Also vor allem, wenn sowas passiert, danach zu sprechen, so, wie war das denn in der Situation? Hast du es wirklich einfach vergessen oder dachtest du, das ist nicht so wichtig? Ja. Das sagt ja auch ganz viel über die Beziehung. Ja, total, auf jeden Fall. Und ich glaube, das haben wir versäumt. In der Hinsicht war unsere Kommunikation schon so kaputt, dass wir da einfach nicht mehr drüber sprechen konnten, weil ich mich das auch einfach gar nicht getraut habe. Ich habe nämlich schon häufiger versucht gehabt, unsere Kommunikation anzusprechen, auch nachdem ich aus der Therapiegruppe gekommen bin und irgendwie eine Erkenntnis hatte, die ich ihr mitteilen wollte und gesagt habe, hey, unsere Kommunikation ist ziemlich kaputt gerade. Und das hat aber immer in Streit geendet. Das hat immer darin resultiert, dass Jeannie angefangen hat zu weinen und zu schreien und im Endeffekt ich mich dann nicht getraut habe, irgendwie noch was zu sagen, weil ich sie damit so verletzt habe. Und dadurch hat sich nichts geändert. Also ich weiß nicht, ich glaube, selbst an diesem Punkt hätte man unsere Beziehung schon nicht mehr retten können. Ja, und also ich finde es am natürlichsten, wenn die Dinge, die mir selbst im Kopf rumgehen, ich mit dir teile, weil dann sind sie mir wichtig und dann teile ich sie auch mit dir. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, okay, ich über ein Match habe, mit dem ich eine Nachricht ausgetauscht habe, dann denke ich da gar nicht dran. Genau, das ist auch und was brauche ich dir gar nicht erzählen. Nee. Genau. Ja, aber wenn ich mit jemandem schreibe, Sprachnachrichten austausche, jemanden treffe oder so, dann erzähle ich das auch vorher und nicht erst dann, wenn wir ein Date ausgemacht haben oder Sex hatten. Ich glaube, was ich da erzähle, ist meine Wunschvorstellung von mir und ich bin da nicht immer ganz kohärent mit der Vorstellung. Denn in der Realität ist es oft so gewesen, dass ich in meiner vorherigen Beziehung, aber auch dann mit Jeannie, solche Dinge eben nicht direkt angesprochen habe, als sie aufgekommen sind, weil ich Angst gehabt habe, damit schon Menschen zu verletzen. Und je länger man es zurückhält, desto schwieriger wird dieses Gefühl. Und irgendwann bricht es dann heraus unter vielen Tränen und Verletzungen und alles. Aber ich muss mich immer dazu zwingen, wirklich Dinge zu erzählen, von denen ich weiß, dass sie eventuell Menschen verletzen könnten. Weil es kann natürlich sein, dass es jemanden verletzt, wenn ich sage, so hey, ich habe da jemanden kennengelernt auf OkCupid. Mit dem habe ich erst 3 Nachrichten ausgetauscht oder mit ihr. Aber es fühlt sich an, als würde da vielleicht was draus werden. Also immer wenn ich über Beziehungen und über Kommunikation spreche, kommt es einfach auf dasselbe hinaus. Unehrlichkeit und nicht authentisch sein ist eigentlich das ganze Problem. Ja. Meistens gibt es gar kein Kommunikationsproblem. Das Problem ist, dass man nicht kommuniziert. Mhm. Also wenn man schon kommuniziert, ist schon gut. Der Rest, also es kann eigentlich nicht schlimmer werden, als nicht zu kommunizieren, egal was du kommunizierst. Ja. Das ist ein super schöner Satz, den lasse ich einfach mal so stehen, weil der stimmt. Erstmal, weil das total romantisiert und klischeebelegt ist, dieses Ich liebe dich. Also das ist halt das große Ding, wenn man das sagt. Ja, ne? Stimmt. Und weil das dann vielleicht, wenn bisher niemand Neues dazugekommen ist, plötzlich auch eine Bedrohung ist, weil die andere Person ist dann ja plötzlich dann doch irgendwie auf derselben Stufe wie ich. Und auch, glaube ich, auch wenn wir alle Beziehungsanarchistinnen das kognitiv wissen, dass das nicht mehr eine Bedrohung ist oder weniger, sobald ein Satz gefallen ist, was völlig absurd ist. Weil, ich meine, die Gefühlslage war vorher schon die gleiche, auch bevor man sich das gesagt hat. Das muss man sich klar machen. Ne? Hier geht es jetzt darum, wann man sich sagt, ich liebe dich. Und natürlich hat Jeannie recht, wenn sie sagt, die Gefühlslage war vorher schon die gleiche. Nur ausgesprochen ist es eben real. Also es gibt Dinge, von denen gehe ich aus, aber ich möchte sie nicht wahrhaben. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Dinge. Ich glaube, jeder von uns hat eine ganze Menge Wahrheiten in uns, die wir einfach nicht wahrhaben wollen. Also wir sind, glaube ich, als Menschen alle in einer gewissen Art und Weise dissonant. Und solange das da in uns schlummert, ist das okay, kommen wir mit klar. Aber wenn das dann auf einmal ausgesprochen ist, wenn wir damit konfrontiert werden, dann ist es vielleicht nicht mehr so einfach. Dann ist das, was immer in uns geschlummert hat, diese Wahrheit, die eigentlich nicht zu meinen Werten zum Beispiel passt oder die Gefühle, die ich für eine Person habe und ich weiß, sie erwidert sie aber zum Beispiel nicht oder sie erwidert sie zwar, aber auch für jemand anderen und ich sage immer so, ja, es stört mich nicht. Aber ich weiß, dass es mich eigentlich schon stört, aber diese Wahrheit schlummert in mir, dann wird die jetzt auf einmal geweckt. Denn jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Jetzt ist es klar, jetzt ist es ausgesprochen. Und das lässt sich kognitiv eben nicht so leicht greifen. Also nein, weil ich habe mir eigentlich gesagt, dass das eigentlich ja der Inbegriff von unguter Kommunikation ist. Weil man sagt, man setzt jetzt Regeln, damit man nicht mehr kommunizieren muss. Weil dafür sind Regeln da. Wenn ich immer über alles kommuniziere, was mich tatsächlich dann betrifft in dem Moment oder was Gefühle in mir auslöst, dann brauche ich dafür keine Regel. Aber wenn ich tausende Regeln schaffe, die man sich irgendwann nicht mehr merken kann, dann muss ich in solchen Situationen, halte ich mich einfach strikt an die Regeln, dann brauche ich nicht darüber kommunizieren, wie ich mich fühle, weil ich mache einfach, was mir gesagt wird. So. Dabei vergisst sie einen sehr wichtigen Punkt, denn jede Regel oder Vereinbarung oder wie auch immer ich das nenne, ich aufstelle oder wir aufstellen, die benötigen immer vorher Kommunikation. Weil man muss ja vorher schauen, worüber man diese Regel überhaupt aufstellt und womit sich beide wohlfühlen. Das heißt, die Kommunikation ist nicht einfach nicht da, sondern sie findet halt vorher statt und nicht erst hinterher. Nach einer Verletzung zum Beispiel. Insofern ist eine Regel aufzustellen keine so schlechte Idee, kommunikationstechnisch gesehen. Ich habe das ja in meiner ehemaligen Beziehung so gehabt, da haben wir auch beide voll gearbeitet, also ich nicht ganz, aber dass immer, wenn er nach Hause gekommen ist, wir erstmal eine Viertelstunde mindestens hatten und einen Kaffee zusammen getrunken haben. Das war so unser, jeden Tag unsere Kaffeezeit, wo wir gesagt haben, okay, da sind wir nicht an unseren Handys, da reagieren wir auf nichts anderes, da nehmen wir uns Zeit, miteinander einen Kaffee zu trinken und zu besprechen, wie es uns geht, wie unser Tag war. Sich Zeit für Kommunikation zu schaffen, einfach mal auf den Tisch zu legen, wie es einem gerade geht, ob gerade irgendwo der der Schuh drückt oder so, ist wirklich eine sehr gute Idee, denn da kommen manchmal Dinge hoch, bevor sie akut werden. Also das kann ich jedem und jeder nur ans Herz legen, in der Beziehung Zeit zu schaffen für Kommunikation. Es ist ja zum Beispiel auch so, ich war nach dem Morgen bei Marcel und du hast ein Date und es ist mir eigentlich, also ohne darüber, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, ist mir eigentlich klar, dass wir danach telefonieren, nachdem du ein Date hast, weil, also das sind keine Regeln, aber das sind einfach Wünsche von uns und das gegenseitig mitzuteilen. Ich will das ja auch erzählen. Genau, und ich will das auch hören. Ja. So. Und nicht wegen Kontrolle, um das nochmal zu betonen, sondern einfach, weil ich teilhaben möchte und weil du mir was erzählen möchtest. Ja. Und in dem Fall ist es bei uns ja total einfach gewesen. Also das war tatsächlich immer kein Problem. Nachdem wir von einem Date mit jemandem Neuem gekommen sind, haben wir uns immer davon erzählt, weil wir teilhaben lassen wollten und teilhaben wollten. Aber wenn eine Person das nicht möchte, wenn eine Person entweder nicht erzählen möchte oder die andere Person nicht hören möchte, dann wird es ja erst kompliziert. Und das haben wir in der Folge irgendwie nicht so gut behandeln können, habe ich das Gefühl. Also wir haben in der Folge sehr viel von uns gesprochen und haben auch einige gute Sachen rausgehauen. Aber einerseits weiß ich, dass ich bei der Aufnahme dieser Folge an viele dieser Dinge nicht so richtig geglaubt habe. Und auf der anderen Seite blicken wir sehr wenig über den Tellerrand. Also schon allein dann, wenn wir so abfällig über Don't Ask, Don't Tell reden, dann können wir eigentlich nicht so über den Tellerrand blicken, dass wir allgemeine Tipps für Beziehungen und Kommunikation in Beziehungen geben, sondern eigentlich nur für Beziehungen, die genauso sind wie unsere. Und das finde ich ein bisschen schade an der Folge. Nichtsdestotrotz, hört euch gerne die Originalfolge nochmal an. Nächste Woche kommt dann Kommunikation 2. Wie sprechen wir miteinander? Ich bin gespannt. Stay tuned und bis dahin.